Aufgabe 9a, B und C. Als du mir von deiner Beschwerde berichtet hast, habe ich mich an meinen Griechenlandurlaub erinnert. Da musste ich mich auch beschweren. Wieso? Du hast doch ganz begeistert von deinem Urlaub erzählt. Und trotzdem hattest du Grund zu einer Beschwerde? Nun, der Urlaub war ja alles in allem auch wirklich schön. Die griechischen Inseln kann ich nur empfehlen. Und in meinem Hotel gab es auch einige nette Leute. Ah, du hast also viele neue Freunde gefunden? Ja, eigentlich. Aber darum geht es ja nicht. Ich wollte doch von meiner Beschwerde berichten. Nachdem ich den Prospekt gelesen hatte, war ich mir sicher, einen super Urlaub für mein Geld zu bekommen. Obwohl es nicht ganz billig war, überzeugte mich das Angebot. Was hat dir denn besonders gefallen? Im Prospekt stand großes Einzelzimmer mit Meerblick. Außerdem moderner Wellnessbereich für die Gäste. Flug, Transfer, Halbpension, aber das ist ja üblich. Wolltest du denn kein All-Inclusive-Hotel? Nein, das ist nichts für mich. Ich möchte gern Land und Leute kennenlernen. Und ein All-Inclusive-Hotel ist doch für Leute, die ihr Hotel niemals verlassen. Du übertreibst jetzt aber. Ich buche das eigentlich immer sehr gern. Das Buffet gefällt mir, obwohl ich dann immer irgendwie zunehme. Der Transfer vom Flughafen klappte nicht. Damit fing es an. Niemand von meinem Hotel holte mich ab. Jedenfalls habe ich niemanden gesehen. Aber ich bin einfach in einen anderen Bus gestiegen, der Gäste zu einem Hotel im gleichen Ort brachte. Und als ich im Hotel ankam, wurde mir gesagt, Sie bekommen ein schönes Zimmer in einem anderen Hotel, ganz in der Nähe. Da hast du sicher protestiert. Darauf kannst du dich verlassen. Trotzdem musste ich umziehen. Der Hotelchef, den ich rufen ließ, erklärte mir, er habe da keinerlei Einfluss. Der Reiseveranstalter sei dafür zuständig. Im zweiten Hotel, das war dann mein Hotel für den Urlaub, habe ich gleich wieder nach der Direktion gefragt. Und hier die gleiche Antwort. Der Reiseveranstalter sei zuständig. Dessen Adresse und Telefonnummer habe ich bekommen. Gleich am nächsten Morgen habe ich mich dort beschwert. In dem fremden Ort war das nicht leicht. Trotzdem habe ich sein Büro gefunden. Er hat dann alles zu Protokoll genommen. Ich konnte zurück ins Hotel. Das heißt, man muss zunächst die zuständige Person suchen und kann sich erst danach beschweren? So ist es. Aber weiter. Zurück in meinem Zimmer habe ich nur den Meerblick gesucht. Und nicht gefunden. Parkplatz, andere Hotels, eine breite Straße mit Palmen, mehr war nicht zu sehen. Nun wollte ich wenigstens ein bisschen Urlaubsstimmung retten und in den Wellnessbereich gehen. An der Rezeption habe ich mich erkundigt. Sie sahen mich erstaunt an. Gibt es hier nicht. Haben wir nicht. Eben hast du noch gesagt, der Urlaub war alles in allem wirklich schön, oder? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Das stimmt ja auch. Nur die Versprechungen aus dem Prospekt stimmten nicht. Das Hotel war ansonsten in Ordnung, auch das Essen, der Service. Aber zuerst musste ich nochmals zum Büro des Reiseveranstalters, um mich wieder zu beschweren. Die Angestellten freuten sich gar nicht, als ich schon wieder kam. Wieder ein Protokoll. Die Angestellte erklärte mir noch, sie wolle versuchen, ein anderes Hotel für mich zu finden, sie werde mir Bescheid geben. Auch das wurde ins Protokoll genommen. Ohne Folgen. In den ganzen 2 Wochen habe ich von den Leuten nichts mehr gehört. Also habe ich mich gefreut, dass ich bald einiges vom Reisepreis zurückbekommen werde. Ich habe da mal im Internet recherchiert. Nach der Frankfurter Tabelle der Reisepreisminderung kann ich maximal 30% des Reisepreises zurückverlangen. Was, 30%? Das ist ja eine Menge Geld. Hast du es inzwischen? Nach dem Urlaub habe ich der Firma geschrieben, habe alles genau dargestellt, auf die Protokolle hingewiesen und meine Forderung genannt. 30%. Letzten Montag bekam ich einen Anruf. Sie wollten sich entschuldigen. Sie würden mir gern 10% meiner Kosten erstatten. Das ist doch ein schöner Erfolg. Urlaub und auch noch 10% von deinem Geld zurück. Das reicht mir nicht. Erstens, am Telefon. Ich will alles schriftlich. Zweitens, ich will mindestens 20%. Darum habe ich ja 30% verlangt. Jetzt habe ich die ganze Angelegenheit einem Rechtsanwalt übergeben und den muss der Reiseveranstalter am Ende auch noch bezahlen. Denn eines ist klar, ich habe das Recht auf Erstattung, denn die haben etwas versprochen und nicht gehalten. Und so mache ich es jetzt auch immer. Zuerst einen schönen Urlaub, dann einen Teil des Geldes zurück. Das ist ja wie eine Anzahlung für den nächsten Urlaub, nicht wahr? Mir wäre es lieber, wenn am Urlaubsort alles so ist, wie im Reiseprospekt versprochen wurde. Dann zahle ich auch gerne den ganzen Reisepreis.